haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute die tödliche Geschäftsidee. Meine neue Klientin trug den wohlklingenden Namen Yolanda Kalbermatten. Ich erwartete eine wehrschafte Landfrau in bunter Tracht. Doch die Frau, die mein Büro betrat, sah aus, als hätte sie schon im Kindergarten erste Managementkurse besucht. Was starren Sie mich so an? Haben Sie einen Fleck auf meiner Hose entdeckt? Nein, ich bewundere Ihren Anzug. So etwas sollte ich mir auch mal leisten, wenn ich wieder einmal in den Chefetagen ermittle. Ich bin hier, weil Ihre Offerte die günstigste war. Ah, tatsächlich. Dann habe ich mich geirrt. Vermutlich liegt es an meinem Taschenrechner. Er ist solarbetrieben und weil es seit Tagen regnet, addiert er die Zahlen falsch. Ich bin nicht gewillt, mehr auszugeben. Vermutlich hat Ihr Anzug mehr gekostet, als unsereins in einem Monat verdient. Repräsentative Garderobe erhöht die Glaubwürdigkeit und führt längerfristig mehr Mittel zu, als dafür ausgegeben wurde. Sie behaupten, dass ich mit einem teuren Anzug meine Honorare erhöhen könnte. Wenn Ihre Arbeit etwas taugt, kann die Corporate Identity ein entscheidender Faktor bei der Honorargestaltung sein. Und an einen solchen Unsinn glauben Sie? Nein, aber das spielt auch keine Rolle. In der genormten Businesswelt sind Leute wie Sie Exoten. Ich hingegen bin lieber Mainstream und erfolgreich. Für eine erfolgreiche Frau sind Sie ganz schön knauserig. Ich stehe ganz am Anfang meiner Karriere, deshalb bin ich hier. Zu mir kommen sonst eher Menschen, die am Ende ihrer Karriere stehen. Oder zumindest am Ende ihres Lateins. Ich möchte, dass Sie herausfinden, wer David Ernst getötet hat. Das passt schon eher zu meinem Anzug. David Ernst wurde tot in einem Wehr unten am Fluss aufgefunden. Die Polizei geht von einem Unfall oder einem Selbstmord aus. Ich glaube, dass David ermordet wurde. Und weshalb glauben Sie das? Ein Unternehmensberater hat David, mir und einer anderen jungen Frau im Rahmen eines Wirtschaftsseminars den Auftrag erteilt, eine erfolgversprechende Geschäftsidee auszuarbeiten. David hat mir kurz vor seinem Tod gesimst, dass ihm eine geniale Idee eingefallen ist. Und deswegen wurde er ermordet. Warum nicht? Wenn eine Geschäftsidee tatsächlich genial ist, kann man damit Millionen verdienen. Was ist mit seinem Computer? Hat er die geniale Idee nirgendwo gespeichert? Davids Computer ist verschwunden. Genauso wie die Speicherkarte, die er um seinen Hals trug. Er trug eine Speicherkarte um seinen Hals? Ist das der letzte Schrei? Eine Kette, an der eine Speicherkarte befestigt ist, auch keine schlechte Geschäftsidee. Auf dieser Karte hat er seine geniale Idee abgespeichert. Das ist anzunehmen. Soll ich nach dem Mörder oder nach der genialen Geschäftsidee suchen? Beides. Den Mörder übergeben Sie der Polizei, die Speicherkarte übergeben Sie mir. Moment. Sie möchten mit der genialen Idee Millionen verdienen. Und was ist mit Maloney? Sie möchten eine Beteiligung? Und ob ich die möchte? Um eine Geschäftsidee umzusetzen, muss zuerst investiert werden. Sind Sie bereit, einen Kredit in sechsstelliger Höhe aufzunehmen? So viele Stellen kann ich mir nicht leisten. Dann nehmen Sie das Honorar und verzichten auf eine Beteiligung. Das ist das Schicksal des kleinen Mannes. Dafür bleiben Ihnen viele schlaflose Nächte erspart. Sie gab mir eine dünne Mappe, die ein paar Fotos und Informationen über David Ernst enthielt. 2 Stunden später besuchte ich den Unternehmensberater, der den jungen Leuten den Auftrag erteilt hatte, nach einer tollen Geschäftsidee zu suchen. Die jungen Leute sind ungeduldig, wollen sofort Karriere machen. Dabei ist es heute so schwierig wie noch nie. Der Markt wird von Hochschulabsolventen überschwemmt und alle glauben, dass sie die Marktwirtschaft intus haben. Was natürlich Unsinn ist. Sie kennen die Theorie, aber nicht die Praxis. Und Sie vermitteln die Praxis? Ich gebe Denkanstöße. Als Unternehmensberater weiß ich, wie viel es braucht, bis aus einer guten Idee ein florierendes Geschäft wird. Manchmal kommt eine Idee zu früh oder sie wird von den falschen Leuten umgesetzt. Mich interessiert die Idee von David Ernst. Eine tragische Geschichte. Sind Sie mit ihm verwandt? Nein. Ich möchte mehr über die Umstände seines Todes erfahren. Ja, junge, ambitionierte Männer, die Selbstmord begehen, sind leider keine Seltenheit. Sie möchten alles sofort und verzweifeln, wenn es nicht vorwärts geht. David Ernst hatte Stunden vor seinem Tod eine tolle Idee. Davon weiß weiß ich nichts. Jene Ideen, die er mir gemailt hatte, taugten nicht viel. Was waren das für Ideen? Sie hatten fast alle mit dem Internet zu tun. Die originellste war eine Tauschbörse für Haustiere. Katze gegen Kanarienvogel oder Hund gegen Schildkröte. Damit wollte er Geld verdienen. Wenn man Menschen zusammenbringt, die etwas kaufen oder verkaufen möchten, kann man damit Geld verdienen. Aber die wirklich tollen Geschäftsideen sehen anders aus. Die Tierbörse war seine beste Idee. Nein, er dachte auch an eine Agentur, welche im Auftrag Spuren im Internet vernichtet. Ein zukunftsträchtiger Markt. Denken Sie nur an Facebook. Ich denke ununterbrochen daran. Aber so richtig zündend war keine Idee. Wenn er eine zündende Idee gehabt hätte, was wäre geschehen? Hätten Sie ihm Geld gegeben? Ich hätte meine Netzwerke aktiviert. Ich kenne Investoren, die darauf warten, ihr Geld in gute Ideen zu investieren. Aber David Ernst hatte keine tolle Idee. Vermutlich ist ihm das bewusst geworden und er hat sich deshalb umgebracht. Die Fassade des Polizeipräsidiums war mit einigen Farbbeuteln verziert worden. Mehrere Beamte hielten das Ereignis fotografisch fest und verschickten es vermutlich innerhalb Minuten weltweit an alle Kolleginnen und Kollegen. Im Innern des Gebäudes gab es keine Farbkleckse. Die Welt ist aus den Fugen, Maloney. Wir werden für die Versäumnisse der Politik verantwortlich gemacht und dienen als Projektionsfläche für alle Wutbürger. Früher nannte man die Wutbürger Frusthaufen. Und Leute wie Sie nannte man gut bezahlte Alibis. Die Leute sind wütend, obwohl es ihnen gut geht, Maloney. Wahrscheinlich haben Sie bemerkt, dass man sich nicht alles kaufen kann. Sie sind ein gutes Beispiel dafür, dass man auch mit niedrigem Einkommen unglücklich sein kann. Mein Glück besteht darin, nur ab und zu auf Ihre bescheidenen Informationen angewiesen zu sein. Und heute ist schon ein Tag, Maloney. Nur zu. Als Staatsangestellte hören wir uns alle Anliegen an. Auch Unsinnige, die von Privatdetektiven an uns herangetragen werden. David Ernst wurde kürzlich tot an Land getrieben. So ist es, Maloney. Keine Hinweise auf Fremdeinwirkung. Aber 1,2 Promille im Blut. Sie sollten auch öfter am Fluss spazieren gehen, Maloney. Der Computer und eine Speicherkarte des Toten sind verschwunden. Der junge Mann trug seinen Computer ständig bei sich. Vermutlich liegt er auf dem Grund des Flusses. Und eine Speicherkarte ist so klein, dass sie überall liegen könnte. Und wenn David Ernst überfallen wurde? Es gibt keinerlei Hinweise. Keine Zeugen, keine Spuren. Nicht mal Hellseher haben sich bei uns gemeldet. Nur ein Privatdetektiv mit zweifelhaftem Ruf. Wie hieß er doch gleich? Mahagoni, gibt es eigentlich einen Eintrag auf Wikipedia über Sie? Vielleicht unter der Rubrik Alkoholleichen? Ich warf ihm einen virtuellen Farbbeutel ins Gesicht, was er reglos zur Kenntnis nahm. Meine Klientin gönnte sich ein Workout, was so viel hieß, wie mit anderen figurbewussten Menschen zu schwitzen. Ich entdeckte sie zwischen Muskelbergen und strammen Waden. Fitness gehört heute einfach dazu. Wer in der Businesswelt bestehen will, muss einen langen Atem haben. David Ernst war betrunken, als er in den Fluss fiel. Gehört das heute auch dazu? David hat fast nie getrunken. Wahrscheinlich wollte er seine tolle Geschäftsidee feiern. Ganz alleine? Vielleicht zusammen mit Kerstin. Wer ist Kerstin? Sie gehörte auch zu dem Projekt von Barchetti. Kerstin Fritsche. Hat ein paar gute Ideen im Fashion-Bereich. Das hieß früher Mode. Mode klingt irgendwie altmodisch. Fashion ist mehr als Mode. Da gehört der ganze Lifestyle dazu. Das hieß früher Lebensstil. Jede Zeit hat ihre eigenen Begriffe. Daran erkennt man auch, ob jemand stylisch ist. Ich möchte mich mit Kerstin Fritsche unterhalten. Muss ich mir dafür ein stylisches Wörterbuch kaufen? Oder versteht sie auch altmodische Sätze? Sie lebt in einer WG. Seit Davids Tod habe ich keinen Kontakt mehr zu ihr. Ich glaube, Pargetzis Projekt hat sich erledigt. Mit Davids Geschäftsidee könnte ich mich selbstständig machen. Ein Herr in einem seltsamen Aufzug musterte meine Klientin eingehend, was diese mit einer von sich weisenden Winkbewegung quittierte. Der Herr drehte sich weg und verschwand. Ich verschwand ebenfalls, nachdem ich mir die Adresse der WG, in der Kerstin Fritsche wohnte, notiert hatte. Ich wartete über eine Stunde vor der Wohnungstür und machte in dieser Zeit Bekanntschaft mit einem älteren Herrn, der allerlei Sperrmüll in seine Wohnung schleppte, und einer Mutter mit zwei Kindern, die unablässig in ihr Handy sprach, während die Kinder ihr genauso unablässig Fragen stellten. Als Frau Fritsche erschien, googelte sie meinen Namen und fand auch tatsächlich etwas, das ihr so vertrauenerweckend erschien, dass sie mich in ihre Wohnung ließ. Privatdetektiv darf sich jeder nennen. Ist es nicht so? Wirtschaftsstudentin klingt auch nicht viel besser. Immerhin verdienen Sie gutes Geld. Gut ist übertrieben, aber es reicht, um als Mitglied der Gesellschaft anerkannt zu werden. Ich befinde mich in einem Niemandsland. Theoretisch weiß ich jetzt, wie die Wirtschaft funktioniert. Praktisch sieht es aber so aus, dass niemand auf mich gewartet hat. Das ist frustrierend. Haben Sie deshalb bei Baghezis Seminar mitgemacht? Er hat uns je 2000 Franken geboten. Das war das Hauptargument. Und was ist Ihre tolle Geschäftsidee? Ich habe einige, die alle mit Mode zu tun haben. Ich möchte Designer und Kundinnen näher zusammenbringen. Vielleicht mit einem neuen Online-Portal. Muss denn heute alles online sein? Was geschieht eigentlich bei einem Stromausfall? Verhungern alle, weil sie sich online keine Pizza mehr bestellen können? Ach, die erfolgreichsten Geschäftsideen der letzten Jahre haben alle mit dem Internet zu tun. Denken Sie nur an eBay, Google oder Facebook. Ich denke ununterbrochen daran. Allerdings setzen sich von unzähligen Ideen nur gerade 2 oder 3 als erfolgreiche Geschäftsmodelle durch. Das ist überall so. Tausende möchten Privatdetektiv werden, doch nur die wenigsten schaffen es, länger als eine Woche im Geschäft zu sein. Was hatte David Ernst für ein Geschäftsmodell? Ihm ging alles viel zu langsam. Eine seiner Ideen war, Geschäftsideen zu verkaufen, anstatt sie selber umzusetzen. Und mit diesem Unsinn wollte er Geld verdienen. Die Idee an sich ist ja nicht schlecht. Man arbeitet Geschäftsmodelle aus und präsentiert sie. Wenn jemand interessiert ist, sichert man sich einen prozentualen Anteil an der Firma und dann wartet man ab, ob die Idee Cashflow generiert. Und wenn sie nur einen Konkurs generiert, ist man fein raus. Das Problem liegt darin, dass es ziemlich lange dauern kann, bis aus einer guten Idee gutes Geld wird. David Ernst hat Frau Kalbermatten kurz vor seinem Tod eine Nachricht aufs Handy geschickt. Angeblich hatte er die ultimative Geschäftsidee. Das bezweifle ich. Wenn er betrunken war, hat er mir dauernd Nachrichten geschrieben. War er oft betrunken? Selten. Aber wenn, dann richtig. Stimmt es, dass er sich umgebracht hat? Die Polizei geht von einem Unfall aus. Ich ermittle in eine andere Richtung. Selbstmord oder Mord? Wer sollte ihn töten? Vielleicht jemand, der nicht mit ihm teilen wollte und der seine Geschäftsidee ganz toll fand. Oder jemand, der ihm ein paar Tausender schuldete? Das hört sich gut an. Wie heißt der jemand und wo finde ich ihn? Mein neues Geschäftsmodell könnte Ihr Interesse wecken. Tatsächlich. Wie man einem Privatdetektiv auf die Sprünge hilft. 500 Franken für einen Hinweis. Sie sollten es als Begleitdame für gewisse Stunden versuchen. Meine Tarife sind viel tiefer. Aber ein Dinner sollte schon drin liegen. Meinetwegen. Okay, ich ziehe mich um. Es ist erst 6. Wann und wo treffen wir uns? Ich schicke Ihnen eine SMS. Sie sollten sich auch noch umziehen. Ihr letzter Satz hätte mich als Warnung begleiten sollen. Stattdessen ging ich frohgemut in das genannte Lokal und am Ende des Abends wurde mir, nach 4 Gängen, eine Rechnung präsentiert, die nach einer tollen Geschäftsidee aussah. Frau Fritsche bestellte ein Taxi und ich ging zu Fuß in mein Büro und gönnte mir mehr als nur einen Whisky. Am nächsten Morgen regnete es und mein Kopf fühlte sich an wie ein Fußball nach Verlängerung und Elfmeterschießen. Veit Hassler machte dagegen einen vitalen und aufgeräumten Eindruck. Natürlich habe ich David Ernst Geld geschuldet. Warum ist das natürlich? Hat er Kredite vermittelt? Nein, aber ich schulde allen meinen Freunden und Bekannten Geld. Das ist auch eine gute Geschäftsidee. Ich mache nur das, was auch alle Staaten machen. Weshalb sollten die einfache Bürger nicht auf Pump leben? Weil niemand eine Bürgeranleihe zeichnen würde. Genau das ist das Problem. Die Menschen sollten wie Firmen an der Börse gehandelt werden. Dann könnten sie Anteile von mir kaufen und verfolgen, wie ich mich entwickle. Ich verfolge lieber mein eigenes Konto und das entwickelt sich seit Jahren nicht so, wie ich es gerne hätte. Wenn Sie als Privatdetektiv an der Börse kotiert wären, würde jeder gelöste Fall zu einem Kurssprung führen. Wie viel haben Sie David Ernst geschuldet? sind Sie im Auftrag der Hinterbliebenen bei mir? Ich suche nach einem Mörder. David ist ermordet worden. Sie hatten ein Motiv. David war ein netter Kerl und er fand meine Ideen zwar verrückt, aber er hat sie sich gerne angehört. Und er gab mir immer wieder ein paar Hunderter. Weshalb sollte ich ihn töten? Vielleicht benötigte er dringend Geld, um eine tolle Geschäftsidee umzusetzen. David hatte keine Ideen. Deshalb besuchte er mich regelmäßig. Ich bin voller Ideen. Sie möchten aus allen Menschen Ich-AGs machen. Ja, das hätte immense Vorteile für alle. Wer selber nichts auf dem Kasten hat, könnte sich Aktien von Künstlern oder Geschäftsleuten kaufen und so am Erfolg mitverdienen. Und was geschieht mit all den Ich-AGs, die pleite gehen? Sie könnten es nach einem Jahr wieder versuchen. Ein gewisses soziales Netz müsste vorhanden sein. Das könnte man mit einer Aktiensteuer finanzieren. Wenn die eigene Aktie gegen Null tendiert, könnte man sich mit anderen Nullen zusammentun. So etwas gibt es bereits. Es heißt Polizeipräsidium und ich würde keine Aktie kaufen. David wollte die Idee weiterverfolgen. Er gab mir 400 Franken. Ihn zu töten wäre doch ökonomischer Unsinn gewesen. Vermutlich hatte sich Hassler mehr Feinde gemacht als David Ernst. Doch Hassler lebte noch. Ich traf meine Klientin im Schalterraum einer Bank. Sie inhalierte die Luft wie nikotinsüchtige Zigarettenrauch. Es gibt keinen angenehmeren Duft als den Duft des Geldes. Ich rieche nur gut parfümierte Menschen. Das gehört dazu. Geld, Stil und Menschen, die beides miteinander zu verbinden wissen. Sie sollen sich einen Millionär angeln. Das ist der Traum einer Tussi. Ich bin keine Tussi. Ich will mir mein Vermögen selber erarbeiten. Immerhin reden Sie heute einigermaßen verständlich. Was ist mit David? Wer hat ihn umgebracht? David Ernst scheint keine eigenen Ideen gehabt zu haben. Er borgte sie sich bei einem Verrückten und dieser borgte sich bei ihm Geld. Es gibt Menschen, die haben dauernd Ideen. Und es gibt Menschen, die haben in ihrem Leben eine einzige gute Idee. David gehörte zu ihnen. Seine Idee muss eine Sensation gewesen sein. Frau Fritscher sagte mir, dass David ziemlich oft getrunken hat. Ich glaube nicht, dass Kerstin das beurteilen kann. Aber Sie können es. David hat sich mir anvertraut. Er hat Ihnen gesagt, weshalb er ab und zu trinkt. Nein. Er hat mir erzählt, dass sein Vater ihn gezwungen hat, sich Fußballspiele anzuschauen. Dabei interessiert er sich schon als Kid für Wirtschaftssendungen. Ich habe mich weder für Fußball noch für Wirtschaftssendungen interessiert. Und jetzt sind Sie Privatdetektiv. Von meinen Klientinnen lasse ich mich nur gegen ein entsprechendes Honorar beleidigen. David war speziell, so wie ich. Sie haben sich in Ihrer Kindheit auch nicht für Fußball interessiert. Für mich gab es nichts Schöneres, als den schulfreien Nachmittag in der Schalterhalle einer Bank zu verbringen. Weshalb arbeiten Sie nicht bei einer Bank? Ich möchte meine eigene Chefin sein. Irgendwann werde ich vielleicht eine eigene kleine Privatbank gründen. Bis dahin muss ich aber Kapital beschaffen. Und das geht nur mit einem genialen Geschäftsmodell. Sie könnten Lotto spielen oder in Unterwäsche herumrennen und schreckliche Lieder trällern. Das hat doch alles keinen Stil. Da sie ganz offensichtlich ein hoffnungsloser Fall war, ließ ich sie in der Schalterhalle zurück und wandte mich jenem hoffnungslosen Fall zu, dessen Traum sich schon vor Jahren erfüllt hatte. Die Welt ist aus den Fugen, Maloney. Die jungen Menschen glauben, sie hätten die Technik im Griff. Dabei ist die Technik wie eine Spinne. Niemand entkommt ihrem Netz. Sie haben zweifellos ein Buch darüber gelesen. Jeder glaubt, dass er mit ein paar Tasten die Welt beherrschen kann. Oder zumindest einen Fernseher oder ein Handy. Dabei ist es der Fernseher und das Handy, die uns beherrschen. Denken Sie nur an die Bedienungsanleitungen, Maloney. Ich denke ununterbrochen daran. Wir haben nicht die Technik im Griff. Die Technik hat uns im Griff. Wir sind alles nur dressierte Affen. Daran habe ich nie gezweifelt, seit ich Sie kenne. Mörder glauben, dass es genügt, ein Handy verschwinden zu lassen. Sie haben David Ernst Handy gefunden. Ein Polizeiaspirant hat sich in den Kopf gesetzt, dass Ernst ermordet wurde. Wir haben ihm geraten, eine Laufbahn als Privatdetektiv ins Auge zu fassen. Er war auf eigene Faust ermittelt. Und ist auf ein Handy gestoßen. Das Handy ist weg. Aber die Kurzmitteilungen sind noch auf dem Server der Telefongesellschaft. David Ernst hat sich kurz vor seinem Tod mit einer Frau getroffen. Wie hieß die Frau? K. K. Das ist ein seltsamer Frauenname. Wir treffen uns um 23 Uhr am Bootssteg. Deine K. Haben Sie die Frau verhaftet? Eins nach dem anderen, Maloney. Dann würde ich mit der Frau reden. Sie kennen die Frau. Gut, Maloney. Ich erlaube Ihnen mitzukommen. Ihr Anblick und meine Kompetenz werden die Frau zu einem Geständnis ermuntern. Bevor wir uns auf den Weg machten, hämmerte er auf eine wehrlose Tastatur ein. Danach telefonierte er mit einem Staatsanwalt. Und schließlich klaubte er aus seiner Schublade ein gräuliches Sandwich, das er genüsslich vertilgte. Als wir endlich vor Frau Fritsches Wohnungstür standen, rezitierte der Polizist Passagen aus seinem Dienstreglement, während ich stumm darauf wartete, dass die Tür von innen geöffnet wurde. Frau Fritsche schaute uns mit großen Augen an und ließ uns in die gute Stube eintreten. Im Namen der freien Marktwirtschaft, Sie sind verhaftet. Ich habe nichts verbrochen und auch keine Steuersünde auf WikiLeaks verraten. Sie haben eine SMS verschickt. Ich verschicke täglich Dutzende davon. Ist das verwerflich? Sehen Sie mal, Loni. Ich habe die Frau psychologisch geschickt in eine Ecke getrieben. Sie tragen nur zur allgemeinen Verwirrung bei. War's das? Um 9 kommt eine Fashion-Show, die ich mir gerne anschauen würde. In der Untersuchungshaft werden Ihnen Fashion und Shows vergehen. Was ist los? Klären Sie mich auf. Habe ich falsch geparkt? Sie haben David Ernst kurz vor seinem Tod eine SMS geschickt. Hab ich das? Sie glauben, Sie hätten die Technik im Griff. Dabei hat der Griff Sie in der Technik. Wir treffen uns um 23 Uhr unten am Bootssteg. Deine K. Und das soll ich geschrieben haben? Er soll das sonst geschrieben haben. Auf Ihrem Handy. Vielleicht ein Hacker? Es reicht. Den verhaftet auf der Stelle. Ich habe ein Alibi. Das kann jeder behaupten. Er heißt Kai, sieht gut aus und arbeitet als Callboy. Sie haben sich mit einem Callboy vergnügt. Ich habe nichts dafür bezahlt. Kai arbeitet für mich. Sie sind eine Zuhälterin. Kai ist unten besser bestückt als oben, deswegen verkauft er sich schlecht. Ich habe ihm ein neues Businessmodell und eine bessere Garderobe verpasst. Seitdem verdient er 3x so viel und ist mir unendlich dankbar dafür. Die waren mit einem Mann zusammen, als David Ernst am Bootssteg auf sie wartete? Davon habe ich nichts gewusst. Könnte Kai die SMS geschrieben haben? War sie fehlerfrei? Ich glaube nicht, dass Kai ein Wort wie Bootssteg schreiben könnte. Er ist eine doofe Nuss, aber ein guter Liebhaber. Wir werden uns diese doofe Nuss vorknöpfen. Wer könnte sonst noch Ihr Handy benutzt haben? Ich war vorher noch was trinken mit einem anderen Mann. Aber es war frustrierend. Er hat nicht mal gespürt, dass ich Lust auf Sex hatte. Moment! Noch ein Mann! Diese Frau ist eine schwarze Witwe, Maloney. Ach, der Zerfall der Sitten ist nicht mehr aufzuhalten. Sie nimmt, was sie kriegt. Und wir sollten uns den Mörder nehmen. Ich mag Männer, die etwas drauf haben. Wir sollten nachher gemeinsam duschen. Business-like, Sie verstehen? Männer, die wissen, wie man zu Geld kommt. Leider ist Pagetti ein Kaltblüter. Deshalb rief ich später Kai an. Sie waren in der Tat nach zuerst mit Pagetti zusammen. Wir haben zusammen was getrunken. Ich war in der Stimmung. Aber er blieb die ganze Zeit distanziert. Gingen Sie zwischendurch auf die Toilette? Ja. Das ist irrelevant, Maloney. Die Frau versucht, von sich abzulenken. Zuerst war es nur ein Mann, jetzt sind es schon zwei. Am Schluss ist es eine ganze Fußballmannschaft, am Trainer. Nahmen Sie Ihr Handy mit auf die Toilette? Nein, das war in der Tasche. Dann hätte Pagetti die SMS schreiben können. Das ergibt keinen Sinn, Maloney. Weshalb sollte David Ernst zum Bootssteg kommen, wenn jemand im Namen von Frau Fritsche ihm eine SMS schickt? David wollte was von mir. Noch ein Mann. Seien Sie froh, dass auf Liebhaber keine Mehrwertsteuer erhoben wird. Sie geben zu, mit dem Toten eine intime Beziehung gehabt zu haben? Doch nicht mit David. Der hatte keinen Stil und keinen Grips. Ein Wannabe. Das ist unter meinem Niveau. Dann werde ich Sie jetzt auf Ihrem Niveau verhaften. Auf der Stelle. Die Frau hat nichts verbrochen. Ihr lasterhaftes Wesen ist bei mir besser aufgehoben als in einer Gefängniszelle. Im Moment habe ich keinen Bock auf Männer. Aber auf einen Wodka. Das war zwar keine schlechte Idee, aber noch war der Fall nicht gelöst. Der Polizist machte sich Notizen und ereiferte sich über die Zügellosigkeit junger Frauen. Ich machte ihn darauf aufmerksam, dass das eigentliche Problem noch auf uns wartete. Als wir bei Pagetti eintrafen, hatte sich dieser bereits schlafen gelegt. Er sah im Pyjama himmeltraurig aus. Ich träume jede Nacht von ihm. Sie waren in David Ernst verliebt. Das traf mich wie der Blitz aus heiterem Himmel. Och, das ist Samoa und Guam, Maloney. Na, warten Sie. Bildung kann auch lästig sein. Man hat den Kopf ständig voll mit Begriffen. Sodom und Gonorrhoe. Sie sind durchgefallen. Jahrelang habe ich mir mit Autosuggestion eingeredet, dass ich auf Frauen stehe. Es hat gewirkt. Ich habe sogar geheiratet, aber glücklich war ich nie. Dann kam David Ernst und weckte in Ihnen die Leidenschaft. Liebe, Es war Liebe. Genau genommen war es Mord. Er hat mich abgewiesen. Er hat gesagt, ich solle ihm ein Start-up finanzieren. Trinkt man das darunter oder darüber? Davon verstehen Sie nichts, Maloney. Ein Start-up ist eine Jungfirma. Sozusagen die Einstiegsdroge in den Kapitalismus. Erpressen lasse ich mich nicht. Ich wollte doch nur ein paar Berührungen. Das sagen alle. Sie haben David Ernst in den Fluss gestoßen. Wir waren beide nicht ganz nüchtern. Es war ein Unfall. Er rannte weg. Er wollte ihn zurückhalten. Er wollte mir die Faust ins Gesicht schlagen. Ich duckte mich weg und er fiel ins Wasser. Was geschah mit seinem Computer und der Speicherkarte? Den Computer schmiss ich in den Fluss. Die Speicherkarte habe ich als Andenken behalten. Aber es war demütigend. Weshalb ist eine Speicherkarte demütigend? Da sind doch nur Einsen und Nuller drauf. Die Karte war voll mit Fotos junger, halbnackter Frauen. Und keine tolle Geschäftsidee. Nur schöne Frauen. Wie konnte ich mich so irren? Ich war mir so sicher, dass David meine Zuneigung erwidern würde. Ich fasse zusammen. Sie haben dem Toten halbnackte Frauen entrissen. Deshalb kam es zu einem Gerangel, in dessen Verlauf die Liebe ins Wasser fiel. Den verhaftet, auf der Stelle. David hat mir die Augen geöffnet. Man darf nicht gegen seine Bestimmung leben. Ich werde in mich gehen. Tun Sie das. Sobald Sie wieder verfügbar sind, werden Sie abgeführt. Es war spät, als ich meine Klientin anrief. Es war noch später, als wir uns in einer Bar trafen. Er hatte Fotos nackter Frauen auf seiner Speicherkarte? Das kann bei jungen Männern vorkommen. Sie schauen sich lieber die Speisekarte an, als etwas Wehrschaftes zu sich zu nehmen. Er muss eine tolle Idee gehabt haben. Vielleicht wollte er nur ein bisschen angeben. Und was mache ich jetzt? Sie könnten mir den Rest des Honorars auszahlen. Das geht nicht. Ich bin knapp bei Kasse. Sind wir das nicht alle? Schicken Sie mir eine Rechnung. Das sagen alle, die nicht zahlen wollen. Pagetti kann ich nicht mehr anpumpen. Sie könnten es versuchen. Auf mich ist er nicht gut zu sprechen. Das ist ein verdammter Mist! Keine tolle Geschäftsidee und mein bestes Netzwerk im Knast. Was soll ich nur machen? Sie könnten auf Facebook zu einer Revolution aufrufen. Revolution ist mir zu anstrengend. Man weiß nie genau, was am Schluss dabei rauskommt. Irgendwann ging sie. Es war noch immer Nacht, als Kerstin Fritsche die Bar betrat. Wir unterhielten uns prächtig und nach ein paar Wodkas war ich ihr stylisch genug, um mich in ihr Wasserbett einzuladen. So geht das. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten die tödliche Geschäftsidee.